Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Genau so sieht's aus. Ich begrüße euch heute am Mittwoch, den 19. August um 16 Uhr nachmittags auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Ja, da ist es auch schon fast vorbei mit meinem freudigen Ton. Wir haben heute folgende Themen in der Sendung für euch vorbereitet, als da wäre ein Rückblick auf die Räumung des Kiezkneipenkollektivs Syndikat und vor allen Dingen die wütenden Reaktionen der Anwohnerinnen und Anwohner, denn für die ist die Geschichte noch lange nicht vorbei, wie ihr gleich hören werdet. Wir waren ebenso in der vergangenen Woche auf einer Kundgebung von Antifas in Gedenken an Heather Heyer, die vor 3 Jahren in Charlottesville von einem Nazi ermordet wurde, als sie sich einem Nazi-Aufmarsch in den Weg stellte. Und da gibt es natürlich viele Betrachtungen zur militanten Rechten in den USA. Und dazu passend einen schon etwas älteren Beitrag von Mumia Abu-Jamal über die sogenannten Entschuldigungen von Kongress und Senat über die Sklaverei und was das in den heutigen USA und der Gesellschaft bedeutet bzw. nicht bedeutet. Das Ganze abgerundet mit etwas Musik. Und Veranstaltungshinweise, Demonstrationshinweise haben wir jetzt mal nicht zusammengestellt, denn die sind oft so kurzfristig in letzter Zeit und auf so vielen unterschiedlichen Medien. Wir empfehlen nach wie vor, schaut euch www.stressfaktor.squad.net regelmäßig an. Da seid ihr bei den wichtigsten Sachen auf dem Laufenden. Baby! Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Es war ja ein regelmäßiges Thema in den vergangenen Sendungen. Nun können wir berichten, was wahrscheinlich etliche auch schon aus den Berliner Tagesmedien gehört haben, dass die Kiezkneipe-Syndikat am Freitag, den 7.8. leider geräumt worden ist von der Polizei für einen Luxemburger Steuervermeidungsbriefkasten, der den englischen Milliardären Piers Global gehört. War der gesamte Apparat der Berliner Polizei im großen Maße ausgerückt und hat den Kiez in Neukölln eingenommen, besetzt, belagert, Proteste, die angekündigt waren, mehr oder weniger unmöglich gemacht und diese Räumung durchgezogen. Dabei ist es allerdings nicht geblieben, denn die Berliner Polizei, verschiedene Einheiten, vom LKA bis zur lokalen Abschnittswache, ergehen sich nach wie vor in Bestreifung und Terrorisierung der Nachbarschaft. Anders kann man es nicht sagen. Und wir wollen heute in der Sendung einige Statements von Nachbarinnen und Nachbarn vortragen, die inzwischen schriftlich veröffentlicht sind. Einige stehen bereits auf dem Blog nk44.nostate.net. Andere sind uns gegeben worden. Ich lese einfach mal die erste vor. Als Anwohnerin der Weisestraße war ich schwer geschockt, dass die Berliner Polizei unsere Straße ohne Vorwarnung und ohne ersichtbaren Grund innerhalb kürzester Zeit in eine besetzte Zone verwandelt hat. Dabei wurde die Freiheit der Anwohnerin massivst eingeschränkt und mit Füßen getreten. Über mehrere Tage hinweg wurden AnwohnerInnen und BesucherInnen der Weisestraße durch diesen massiven und absolut aus dem Ruder gelaufenen Einsatz eingeschüchtert und bedroht. Menschen wurden ohne ersichtlichen Grund verbal und körperlich bedroht, um das Eigentum einer Briefkastenfirma aus Luxemburg zu schützen. Die verantwortlichen PolitikerInnen, allen voran Innensenator Andreas Geisel, müssen die Verantwortung für diesen massiven und nicht hinnehmbaren Einsatz mit allen Konsequenzen tragen. Soweit eine erste Stimme einer Nachbarin aus der Weisestraße, wo das Syndikat am 7.8. geräumt wurde. Und nun ein weiteres Statement einer Anwohnerin zu den Polizeischikanen rund um das Syndikat und die Räumung. Erschienen ist es zuerst am 10. August in einem Telegram-Channel des Syndikats. Und wer das nicht lesen kann dort, dem sei der Blog nk44.nostate.net gesagt, denn dort sind einige dieser Statements veröffentlicht. Hier also die Stellungnahme einer Anwohnerin. Gestern Abend wurde eine kleine Gruppe trauernder Menschen vor dem Syndikat von wütenden Polizisten schikaniert. Die Polizei unternahm mehrere Versuche, unser Beisammensein zu kriminalisieren, was ihnen nur schwer gelang, da wir und unsere Nachbarschaft sie deutlich auf ihre rechtlichen Grenzen hingewiesen haben. Da sie schlechte Verlierer sind und sich anscheinend nicht so genau an Recht und Gesetz gebunden fühlen, mussten sie doch noch einige Personen verhaften, um dem Rest einen Platzverweis zu erteilen. Und das, obwohl keinerlei Gefahr von uns ausging. Der uns ausgestellte Platzverweis umfasst fast den gesamten Schillerkiez und zwar für 24 Stunden. Das ist pure Schikane. Wir sind Anwohnerinnen dieses Kiezes und wollen hier unseren Kaffee trinken und NachbarInnen treffen. Diese neuerliche Eskalation von Seiten der Polizei war sehr anstrengend, nachdem der Kiez schon 3 Tage im Belagerungszustand durch die Polizei war. Wir fordern die Polizei auf, endlich unseren Kiez zu verlassen und die Nachbarschaft zur Ruhe kommen zu lassen. Das Verhalten der Polizei ist eine gezielte Provokation und ein Angriff auf unsere gesamte Kiezgemeinschaft. Wir haben die letzten Tage gezeigt, dass wir zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen. Polizeiwillkür lassen wir uns nicht gefallen. Unser Dank geht an alle Anwohnerinnen und Anwohner, die trotz 3 Tage Ausnahmezustands noch hinter uns auf der Straße und an den Fenstern standen, die gefilmt haben, die Wasser gebracht haben, die uns das Gefühl gegeben haben, nicht allein auf der dunklen Straße der polizeilichen Willkür ausgeliefert zu sein. Ohne die Solidarität und die Zeugenschaft wäre der eskalative und rechtswidrige Einsatz der Polizei sicher noch anstrengender für alle gewesen. Danke. Hier ein weiterer Bericht von Sebastian Kiefer aus dem Weisekiez zur Räumung der Kiezkneipe Syndikat. Er hatte diesen Bericht zuerst am 9. August auf Facebook auf seinem Profil veröffentlicht. Er ist Anwohner und sein Kommentar wurde dann auch auf NK44 dokumentiert, weil ja nicht alle Menschen auf Facebook unterwegs sind. Hier also der Beitrag von Sebastian Kiefer. Ich bin Anwohner im Schillerkiez in Berlin, ein unmittelbarer Nachbar des Syndikat. Was sich hier zugetragen hat, spottet jeder Beschreibung. 700 Polizisten in voller Robocop-Montur in unserem kleinen Schillerkiez. Polizisten auf den Dächern, die sich abseilten. Polizisten in Hinterhöfen. Hubschrauber über unseren Köpfen, die ganze Nacht. Flutlichter, Überwachungskameras. Ununterbrochenes Hundegebell aus den Polizeifahrzeugen. Jeder Zugang zum Kiez eine Straßensperrung. Personenkontrollen, Provokationen. Flaschentretende Polizisten, die sich trampeln und schubsen durch die friedlich sitzenden Menschen randalierten. In unseren Wohnungen gelangten wir nur mit Personalausweisen. Die Weisestraße wurde zwischen Selchior und Herfurtstraße komplett gesperrt und in eine Polizeifestung verwandelt. Die angemeldeten Demos und Kundgebungen wurden vereitelt. Die seit Wochen und Monaten andauernde vorsichtige und vorbildliche Nachbarschaftsvorbereitung seitens des Syndikats auf den Räumungstermin wurde vom Staat mit Füßen getreten. Die Polizei hat sogar Dixie-Toiletten, die vom Syndikat für die Protestler gemietet wurden, beschlagnahmt und für ihre Hundertschaften benutzt. Eine britische Milliardärsfamilie hat es geschafft, die Berliner Polizei zu ihrer Privatarmee zu machen. Und Dixie schien alles andere als traurig über ihre Instrumentalisierung zu sein. Sie haben es geschafft, uns unsere Kiezkneipe, Treffpunkt, Mitte und Rückhalt für so viele wegzunehmen. Ein Ort, der hier seit über 30 Jahren sein Zuhause hatte und uns seine Türen öffnete. Dieser Räumungsbescheid hätte nicht durchgeführt werden müssen. Menschliches und politisches Versagen, wo man nur hinsieht. Und das unter einer linken Regierung. SPD Berlin, Grüne Fraktion Berlin, Die Linke Berlin, Polizei Berlin. Ihr habt euch wieder mal gegen eure eigenen Bürger und Mitmenschen gestellt. Ihr habt es zugelassen, dass wir, unser Kiez und unsere Stadt mit Füßen getreten werden. Ihr habt die Verdrängung eurer Anwohner und die Schließung jeglicher alternativer Kiezkultur zu verantworten. Ihr habt nichts als verbrannte Erde und einen weiteren leeren Flecken in unserer Mitte zurückgelassen. Schämt euch! Wie könnt ihr morgens in den Spiegel schauen? Wie könnt ihr überhaupt noch nachts schlafen? Soweit dieses Statement von Sebastian Kiefer zur Räumung der Kiezkneipe Syndikat, veröffentlicht von ihm selbst am 9. August 2020 auf Facebook und dokumentiert auf dem Blog nk44.nostate.net am 10. August. Ein weiterer, ein abschließender Bericht aus der Nachbarschaft kommt von einem gewerbetreibenden Anwohner. Als Anwohner meiner Familie und auch als Gewerbetreibender in der Weisestraße war ich geschockt zu sehen, wie unsere Straße plötzlich von der Berliner Polizei besetzt wurde und in eine Art militärische Zone verwandelt wurde. Die Bewegungsfreiheit der Anwohnerin wurde willkürlich und ohne Grund über mehrere Tage eingeschränkt. Es erinnerte mich an die dysfunktionalen Polizeieinsätze der US-Polizei, zum Beispiel in Portland, die gerade durch die Presse gegangen sind. Der Polizeieinsatz im Rahmen der Räumung des Syndikats wird den Ruf der Berliner Polizei nachhaltig schädigen. Ich wünsche mir, dass die Polizeiführung und insbesondere die Einsatzleitung dieses inkompetenten und gefährlichen Einsatzes diesen öffentlich rechtfertigen müssen. Ich denke, die immensen Kosten dieses Einsatzes sollten öffentlich gemacht werden und von der Politik sollte erklärt werden, wie es dazu kommen konnte, dass diese vielen Ressourcen, dieses viele Geld dafür aufgewandt wurde, eine bereits leergeräumte Immobilie an einen ausländischen Spekulanten zurückzugeben und zu schützen, während dieser durch ein Netzwerk von Briefkastenfirmen Steuervermeidung im großen Stil betreibt. Das ist ein Statement eines Anwohner und Gewerbetreibenden in der Weisestraße zur Räumung der Kiezkneipe Syndikat. Übrigens, das hatte ich eingangs vergessen, alle Töne, alle Aufnahmen, die ihr hier hört, sind Aufnahmen vom 6. auf den 7. August. Am 7. August morgens hat die Polizei samt einem merkwürdigen Gerichtsvollzieher ja das Syndikat aufgebrochen und sozusagen übernommen. Und Anwohner haben trotz der Demonstrationsverbote und der Sperrzone, die in der Weisestraße eingerichtet war, an den Rändern versucht, ihren Protest Gehör zu verschaffen. Gerade hörte zum Beispiel eine Rockband, die hat morgens um 6 da einfach ihre Anlage aufgebaut und wirklich richtig sich ins Zeug gelegt, um alle Leute zu wecken und auch die, die die ganze Nacht dort verbracht hatten, etwas am Dösen waren, wieder zu Kräften kommen zu lassen. Erstaunliche Szenen, die sich aus der ganzen Nachbarschaft rund um diese Sperrzone in den anderthalb Tagen dort zugetragen haben. Die Betreiberin, also das Kollektiv der Kiezkneipe-Syndikat, haben wenige Tage nach der Räumung selber ein Statement veröffentlicht, in dem sie nochmal auf die von den Menschen erlebte Gewalt durch die Polizei und natürlich auch die juristischen Folgen eingehen. Und wir lesen das hier einfach mal vor. Es ist ein Statement vom Syndikat, was man auf ihrem Blog finden kann, syndikatbleib.noblogs.org, und ist dort am 12. August 2020 erschienen. Wir lassen niemanden alleine. Syndikat Abriss Antirepressionsstruktur. Bewegte Tage liegen hinter uns. Viele tausend Menschen haben am 6. und 7. August versucht, die Räumung direkt im Schillerkiez zu verhindern, haben sich außerhalb davon mit verschiedensten Aktionen solidarisch gezeigt und auf Demonstrationen am Nachmittag und am Abend nach der Räumung ihre Trauer und Wut auf die Straße getragen. Was alles passiert ist, was dabei gut und schlecht lief, muss ausgewertet werden. Was jedoch jetzt schon klar ist, ist, dass das Eintreten gegen die Räumung eine Vielzahl an Anzeigen und Festnahmen nach sich gezogen hat und noch nach sich ziehen kann. Wir sind solidarisch mit allen, die im Rahmen unseres bisherigen Kampfes und den Protesten gegen unsere Räumung Repression erfahren haben, und wir wollen dem genauso begegnen, wie wir bisher den Kampf um den Erhalt des Syndikats geführt haben, gemeinsam und solidarisch. Wir unterstützen euch mit allen unseren Möglichkeiten, finanziell, durch Vermittlung von und Begleitung zu Beratungen und AnwältInnen, durch Prozessbegleitung, Öffentlichkeitsarbeit oder emotionalen Support, soweit es unsere Kapazitäten erlauben, und natürlich alles nach euren Wünschen und Bedürfnissen. In den kommenden Tagen veröffentlichen wir noch ein Spendenkonto, wo ihr für alle anfallenden Repressionskosten spenden könnt. Und schon jetzt gilt, meldet euch bitte möglichst zeitnah bei uns, wenn ihr im Kontext der Syndikaträumung Anzeigen bekommen habt oder festgenommen wurdet. So erhalten wir frühzeitig einen Überblick, wie viele Menschen betroffen sind, und können unsere Soli-Strukturen dementsprechend aufbauen, bis es ernst wird. Die Mailadresse ist syndikat@riseup.net. Und möglichst alle Mails verschlüsseln. Ein PGP-Key ist, also ein PGP-Verschlüsselungs-Key ist ebenfalls eingefügt in diesen Text. Also da müsstet ihr mal auf syndikatbleibt.noblogs.org gehen, denn es macht sicherlich Sinn, über Repression nicht unverschlüsselt zu kommunizieren. Und das Syndikat führt weiter aus: Schreibt uns bitte nicht, was ihr eventuell getan oder nicht getan habt, sondern ausschließlich, was euch vorgeworfen wird, wo die polizeiliche Maßnahme stattgefunden hat und gegebenenfalls, ob ihr direkt vor Ort behandelt oder auf eine Wache- oder Gefangenensammelstelle gebracht wurdet. Aber ihr könnt gerne auch schreiben, wenn euch jetzt schon zum Beispiel emotionale Unterstützung oder ein Austauschtreffen mit anderen Betroffenen erwünscht ist, denn dann können wir gegebenenfalls vermitteln und nach Bedarf etwas organisieren, weil sich ja viele Leute hoffentlich melden. Wenn ihr unsicher seid, was jetzt folgt und wie ihr darauf reagieren müsst, wenn eure erste Briefe der Polizei oder Staatsanwaltschaft zukommen, nutzt die Beratung der Roten Hilfe. Die sind unter anderem jeden zweiten Mittwoch im Stadtteilladen Lunte in der Weisestraße 53, also ganz in der Nähe des Syndikats. Oder vom Ermittlungsausschuss Berlin, die sind jeden Dienstag um 20 Uhr im Berliner Mehringhof. Also, wenn Polizei oder Staatsanwaltschaften euch schreiben oder an eure Tür kommen, redet nicht mit ihnen oder lasst euch schnellstmöglich bei diesen Beratungsstellen beraten. Wichtig ist es oft, dass man keine Fristen versäumt, also das nicht auf die lange Bank zu schieben, oder meldet euch einfach beim Syndikat, die euch das da nochmal alles zusammenfassen und aufzeigen, wo ihr euch am besten hinwendet. Und alle diese Stellen haben natürlich Kontakt zu solidarischen Anwältinnen und Anwälten, die das Ganze auch wirklich unterstützen wollen. Und das Syndikat endet mit dem Statement: Gemeinsam und solidarisch gegen jede Repression. You face the gutter, but still you ain't. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. So ist, ihr hört Radioaktiv Berlin entweder in Potsdam auf der 90,7 oder in Teilen Berlins auf der 88,4. Wir hoffen, dass die Medienanstalt Berlin-Brandenburg es irgendwann auch mal hinbekommt, dass man diese freie Radio Berlin-Brandenburg, was von Montag bis Donnerstag sendet, auch in ganz Berlin empfangen könnt. Bis dahin verbleiben wir hoffnungsvoll und möchten euch jetzt mitnehmen auf eine Kundgebung, die stattfand vor genau einer Woche am vergangenen Mittwoch vor der US-Botschaft in Gedenken an Heather Heyer. US-Präsident Trumps Regierungszeit hat bis jetzt nicht nur unheimlich viele erschreckende Diskurse hervorgebracht und viel Gewalt und Unrecht in den USA zum Vorschein gebracht, sondern sie hat auch vielen Menschen das Leben gekostet. Einer davon ist Heather Heyer, deren dritter Todestag sich in der vergangenen Woche Mittwoch jährte. Antifaschistinnen und Antifaschisten aus Berlin haben sich versammelt, um ihr zu gedenken und den Kontext zu erläutern, in dem sie und so viele andere Menschen Opfer von rechter Gewalt werden. Und da hört ihr jetzt einige Beiträge. Genau heute, vor 3 Jahren, wurde die amerikanische linke Aktivistin Heather Heyer von einem Neonazi ermordet. Wir sind heute hier, um ihr zu gedenken und um Morde aus faschistischen Motiven mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Wir gedenken aus Respekt zu den Opfern. Und gleichzeitig, um eine Sensibilisierung für rechte Gewalt zu schaffen. Als Ort für diesen Protest hatten sich die 50 Demonstrierenden die US-Botschaft ausgesucht am Pariser Platz. Dort, wo ja in letzter Zeit so viele Demonstrationen stattfinden. Und dann sprachen sie über die Hintergründe der Ermordung von Heather Heyer. Wie ihr alle sind wir vom offenen Nika-Treffen heute hier, um Heather Heyer zu gedenken. Die Antifaschistin wurde am 12. August 2017, heute vor 3 Jahren, von einem Faschisten in Charlottesville in den USA ermordet. Sie wurde 32 Jahre alt. Leider war Heather Heyer nicht die letzte Tote, die progressive Bewegung in den USA zu verzeichnen hatte. Weiterhin werden GenossInnen durch rassistische, faschistische und staatliche Gewalt verletzt. Einige wurden ermordet. Wenn wir, wie heute, den Ermordeten gedenken, wollen wir nicht nur trauern. Wir sind um jede und jeden wütend. Wir sind es ihnen schuldig, aus ihrem Tod zu lernen. Wir haben dafür zu sorgen, dass wir nicht noch mehr Tote zu beklagen haben. Wir haben dafür zu sorgen, dass das Morden aufhört. Wir müssen aus dem Anschlag auf die Gegenproteste in Charlottesville, bei dem Heyer ermordet wurde, lernen. Die Unite the Right Demonstration, die am 12. August 2017 in Charlottesville stattfand, war der Versuch, einen neuen Faschismus auf der Straße zu etablieren. Die sogenannte Alt-Right, die alternative Rechte, hatte die Jahre zuvor Aufschwung erhalten. Schon der US-Wahlkampf um die Präsidentschaft war von der Beteiligung und Einflussnahme diverser Alt-Right-Gruppen geprägt. Mit der Wahl Trumps hatte und hat die amerikanische Rechte einen Verbündeten im Weißen Haus, dessen Rhetorik und Politik auch auf die außerparlamentarische Rechte nur wie eine Ermutigung wirken kann. Ein Jahr nach der Wahl Trumps war die Alt-Right so stark wie nie. Charlottesville war der Versuch, die verschiedenen Strömungen zusammenzubringen, gemeinsam Stärke zu demonstrieren. Der Versuch misslang aufgrund engagierter Gegenproteste. Die Alt-Right hat sich seitdem aufgespalten. Das heißt aber nicht, dass die Akteure der Alt-Right verschwunden sind. Die Verbindungen reichten auch nach Deutschland. US-amerikanische AktivistInnen besuchten Neurechte aus der identitären Bewegung. Die deutsche und österreichische IB übernahmen Politikformen und Memes aus der US-amerikanischen Szene und andersherum. Das Publikum für die faschistische Gewaltfantasie und Tat wurde international und ist es geblieben. Die Ausführung der Gewaltfantasien übernimmt nicht mehr nur der Mob, sondern auch Einzelne. Der Mann, der Heyer ermordete, handelte allein. Der bekennende Neonazi saß zwar allein im Auto, sah sich jedoch als Teil einer Gemeinschaft von Neurechten. Einer Gemeinschaft, die ihn auf seine Tat vorbereitete, die ideologische Basis lieferte. In den Foren der Alt-Right, in ihren Umgangsformen, wurde die Gewalt immer wieder normalisiert. Aus gewaltvollen In-Jokes wurde schließlich die Tat. Diese Form der Mobilisation hat sich seitdem immer weiter verbreitet. Das Muster des Anschlags in Charlottesville, ein Täter aus faschistischem Umfeld, der aber letztlich allein handelt, findet sich auch in Deutschland. Ob das Attentat in München 2016 oder die Anschläge in Halle 2019 oder Hanau 2020. Die Muster und Täter ähneln sich, abseits ihrer geteilten menschenfeindlichen Ideologie. Der Mord an Heather Heyer rückt für uns immer wieder Fragen in den Fokus, die wir uns schon viel zu lange stellen müssen. Fragen in Bezug auf den Umgang mit faschistischer und rassistischer Gewalt. Wenn sich die Rechte, wie schon in der Vergangenheit, wieder mehr des Mittels terroristischer Gewalt bedient, greifen erprobte Konzepte der letzten Jahre nicht mehr. Die antifaschistische Abwehr solcher Attacken gestaltet sich schwierig. So gefährlich die Formierung des rechten Mobs, wie in Hoyerswerda oder Heidenau auch ist, ihr kann mit eigener Mobilisierung und Gegenwehr begegnet werden. Bei Attentatsszenarien verbleibt zunächst nur die Recherche. Dass wir uns auf den Staat dabei nur sehr begrenzt verlassen können, haben wir immer wieder schmerzlich bewiesen bekommen. Aber die Täter kamen nicht aus dem Nichts, bezogen sie sich doch auf Netzwerke der radikalen und verschwörungsideologischen Rechten. Und für die zunehmende Radikalisierung dieser Netzwerke sind eben auch Massenveranstaltungen und die Erfahrungen der Masse nötig. Diese gilt es deshalb immer und jederzeit zu stören. Außerdem ist und bleibt es notwendig, die Akteure der extremen Rechten aus der Deckung zu holen und in die Öffentlichkeit zu zerren. Daher bleibt antifaschistische Recherche auch in Zukunft unerlässlich. Genauso unerlässlich ist es allerdings auch, die Ergebnisse der Recherchegruppen zu nutzen. Dabei ist es egal, ob diese Nazis Uniform, Thor Steiner oder Nadelstreifen tragen. Denn auch dieses Zusammenspiel ist Teil ihrer tödlichen Gefahr. Darum sollten wir Veranstaltungen wie heute dazu nutzen, nicht nur einzelnen Opfern faschistischer Gewalt zu gedenken, sondern uns unserer Aufgabe als Antifaschistinnen immer wieder bewusst zu werden. Unsere Strategien und unser Handeln müssen darauf ausgerichtet sein, keine weiteren Opfer beklagen zu müssen. Zum Abschluss bleibt der Appell, lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir dem rechten Terror zukünftig entgegentreten können. Heather Heyer, rest in power. Ihr hört einen Bericht über eine Gedenkkundgebung für Heather Heyer, die in der vergangenen Woche Mittwoch den dritten Todestag hatte. Und aus diesem Anlass haben sich 40 Menschen vor der US-Botschaft versammelt. Auch wir vom Free Mumia-Bündnis waren dort eingeladen und ich konnte einen Redebeitrag über White Supremacy, also das Konstrukt der weißen Vorherrschaft, dort halten. Und den hört ihr jetzt. Wir haben letztes Jahr an dieser Stelle einen ähnlichen Beitrag gehalten, aber leider gibt es gar nicht so viel Neues zu sagen. Wir wollen reden über die sogenannte weiße Vorherrschaft, die Ideologie, die in der US-Rechten eine Triebfeder ist für all das, was sie tun. Und diese White Supremacy, die muss endlich angegriffen und zerschlagen werden, und das auf sehr vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen. Ein Gedenken an ermordete Freundinnen und Genossinnen wie die Antifaschistin Heather Heyer beinhaltet die Forderung nach Veränderung der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse. Die sogenannte White Supremacy, also die vermeintliche weiße Vorherrschaft in den USA, hat sehr viele Facetten. Nicht nur die der sichtbar organisierten Faschistinnen und Faschisten, über die der Vorredner ja bereits ausführlich informiert hat. White Supremacy, also die angestrebte weiße Vorherrschaft, ist ein politisches Konzept, welches älter ist als die europäischen Formen des Nazismus und Faschismus. Natürlich gibt es ideologische Überschneidungen, aber die Bedingungen der Entstehung waren andere. In den USA galt es für die europäischen Siedlerinnen und Siedler in der Gründungsphase, einen halben Kontinenten zu erobern, Ureinwohnerinnen der First Nations zu vertreiben und zu ermorden, sowie die ökonomischen Profite durch Sklaverei abzusichern. Die frühe Kolonialzeit in den nordamerikanischen und karibischen Regionen ist schon immer auch eine Geschichte von Widerstand, bewaffneter Gegenwehr und versuchten und manchmal auch erfolgreichen Revolutionen gewesen. Oft waren es Indigene, AfrikanerInnen und europäische Marginalisierte zusammen, die der brutalen Kolonialordnung zumindest zeitweise erfolgreich die Stirn bieten konnten. Bekannte Beispiele aus der Geschichte sind unter anderem die Piraterie der Karibik, die beinahe erfolgreichen Aufstand von New York im 18. Jahrhundert, die sogenannten Seminolenkriege im frühen 19. Jahrhundert, der Aufstand von Harper's Ferry kurz vor dem US-amerikanischen Bürgerkrieg. Die im Bürgerkrieg von der Nordseite geforderte Abschaffung der Sklaverei war dabei eher die Durchsetzung kapitalistischer Produktionsweisen als ein Akt menschlichen Fortschritts. Das macht die prekäre Lage der afroamerikanischen Bevölkerung seitdem bis heute deutlich. Die afroamerikanische Community hat jedoch nie aufgegeben und stetig weiter um Befreiung und um Teilhabe gekämpft. Die Bürgerrechtsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg um Martin Luther King und viel stärker vermutlich noch die Black Panther Party nach dessen Ermordung haben den Narrativ vom vermeintlichen Land der Freien für immer in Frage gestellt. Und gleichzeitig haben sie Perspektiven einer gleichberechtigten, befreiten Gesellschaft aufgezeigt, die anschließend, also seit den späten 1960ern, frühen 1970ern, auch für viele andere Gruppen, Bevölkerungsgruppen in der USA aktiv geworden sind. Aktuell beschäftigt sich Black Lives Matter mit den identischen Problemen, gegen die bereits die Black Panther Party ab 1967 kämpfte. Polizeigewalt, systematische Ausgrenzung afroamerikanischer Menschen aus Bildung, Arbeit oder Mitentscheidung sowie die faktische Rechtlosigkeit armer Bürgerinnen und Bürger in den USA. Die staatliche Repression in Form von Racial Profiling, tödlicher Polizeigewalt, Gefängnisindustrie und Todesstrafe werden dabei von einer Ideologie getragen, die als White Supremacy, also als vermeintliche weiße Vorherrschaft, bezeichnet wird. Das ist nichts anderes als ein Angebot an ärmere Angehörige der weißen Bevölkerung, sich unter rassistischen Vorzeichen gegen vermeintliche Konkurrenz der People of Color zu wehren oder zusammenzuschließen. Egal, ob diese People of Color ursprünglich aus Lateinamerika oder den innerstädtischen Ghettos der USA stammen. Ärmere Weiße treten nach unten und verzichten gleichzeitig damit, ihre Interessen gegen die ihnen selbst angetane Ausbeutung und Gewalt durch Konzerne und Staat zu verteidigen. In diesem Handeln liegt der verbindende Charakter aller derzeitigen nationalistischen Strömungen, ob in den USA und auch hier in Europa. Seit der in Wellen verlaufenden Wirtschaftskrise von 2008 haben viele Angehörige der weißen Mittelklasse in den USA ihre Arbeit und Existenz verloren. Angst und Unverständnis kapitalistischer Abläufe haben dort die gleichen rechten Mobilisierungen hervorgebracht wie jetzt derzeit hier in Europa. Auf der rassistischen Welle konnte der Unternehmer Donald Trump ins Weiße Haus reiten. Sein Mitarbeiterinnenkreis brachte viele Rassistinnen und Rassisten und neue Rechte in extrem machtvolle politische Positionen. Solange Konzerne und politische Strukturen Angst vor einem großen und unzufriedenen Teil der Bevölkerung haben, wird die White Supremacy weiter als Spaltungsinstrument eingesetzt werden. Die faktische Straflosigkeit mordender PolizistInnen ist dabei das deutliche Signal an alle in den USA, dass es auch 2020 Menschen mit mehr oder mit weniger Rechten in diesem Land gibt. Die Sklaverei besteht bis heute fort, nicht nur in der Gefängnisindustrie, sondern in allen gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Institutionen, die People of Color in ihrer Mehrheit die Teilhabe verwehren. Dieser Zustand lässt sich durch die Betroffenen selbst verändern. Aber wir alle können sie dabei unterstützen, indem wir ihre Kämpfe aufgreifen, Öffentlichkeit darüber herstellen und sie auch von hier, so gut es geht, unterstützen. Free them all! Es kann nicht sein, dass gegen antifaschistische Arbeit gehetzt wird, dass politische Gefangene gehalten werden und dass die Polizei rassistisch mordet. Natürlich müssen wir auch in andere Länder schauen. Natürlich müssen wir auch in Deutschland schauen. Wir demonstrieren gegen rassistische, sexistische und queerfeindliche Zustände in jedem Staat. Als nächstes äußert sich die Black Pond. In ihrem Beitrag wird es unter anderem um die Corona-Situation in den USA gehen. Und sie werden auch erzählen, wie die Regierung damit umgeht. Pandemie, Portland, Polizeistaat. Das Jahr 2020 ist in den USA noch viel mehr als die Jahre davor von Rassismus, Polizeigewalt und sich einer im Angesicht der anstehenden Wahl immer weiter radikalisierenden Regierung unter Donald Trump geprägt. Seitdem die radikale Rechte seit 2017 den Präsidenten stellt, reißen die von Faschistinnen durchgeführten Terroranschläge und Morde nicht ab. Seit der Ermordung von Heather Heyer zählt die liberale New America Foundation 45 Tote durch rechtsradikale, meist männliche Attentäterinnen und Terroristinnen. Davon starben 23 durch den Terroranschlag des White Supremacists Patrick Crugius am 3. August 2019 in El Paso, Texas. 11 Tote bei einem Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh zeigen auch einen immer radikaleren und tödlicheren Antisemitismus in den USA. Verschwörungsideologie und Corona-Leugnerinnen tun ihr Übriges für das Erstarken der neuen und alten Rechten in den Vereinigten Staaten. Die größte Gefahr für jüdische, linke und nicht weiße Menschen in den USA stellt allerdings der Staat selbst dar. Meistens in Gewalt der Polizei. Der am 25. Mai von der Polizei in Minneapolis ermordete George Floyd markiert das aktuellste Beispiel der rassistischen Polizeigewalt. 215 Black People of Color starben im aktuellen Jahr durch die Hände der US-amerikanischen Polizei. Die allermeisten Polizistinnen kommen, wie in Deutschland auch, ungestraft davon und müssen keine Disziplinarmaßnahmen oder gar strafrechtliche Konsequenzen fürchten. Im Zuge der Ermordung von George Floyd fanden im ganzen Land bzw. auf der ganzen Welt Proteste statt, die das größte Antirassismus-Movement seit Jahrzehnten darstellt. Der Staat reagiert auf die Black Lives Matter-Proteste mit Gewalt, Verhaftungen und dem martialischen Auffahren von militärisch aufgerüsteten Bullen, die selbst einigen Gouverneuren zu gewalttätig sind. Gleichzeitig hat sich die Regierung dazu entschlossen, die Lohnabhängigen der Bevölkerung quasi schutzlos der Covid-19-Pandemie zu opfern. Eine Erkrankung, an der mittlerweile weit über 100.000 Menschen in den USA mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Black People of Color verstorben sind. Bald endet auch die Sperre von Zwangsräumungen, was zu über 25 Millionen obdachlosen AmerikanerInnen führen könnte, welche seit Beginn der Pandemie ihren Job verloren haben. Auch hier sind wieder überproportional People of Color vertreten. Doch die erstarkte Antirassismusbewegung zeigt, dass längst nicht alles verloren ist. Auch wenn sich Black People of Color, Jüdinnen und andere unterdrückte Gruppen in den USA bei der kommenden Wahl weder auf Trump noch auf den Demokraten Joe Biden verlassen können, zeigen Projekte wie das mittlerweile leider geräumte Capitol Hill Autonomous Centrum in Portland und die erstarkten Antifa in vielen US-amerikanischen Städten, dass noch nicht alles verloren ist. Es ist noch ein weiter Weg bis zu einer handlungsfähigen Linken in den USA, wie auch in Deutschland. Doch die ersten Schritte scheinen getan. Dies können Heather Heyer und alle anderen Ermordeten leider nicht mehr miterleben. Um ihnen zu gedenken, sind wir heute hier. Remember the dead, fight for the future. Black Lives Matter. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Es ist auf politischen Kundgebungen und Demonstrationen in Berlin leider schon zur Gewohnheit gekommen, dass der sogenannte PMS links, also die Staatsschutzabteilung, die linke Aktivistinnen terrorisieren soll, dies auch sogar bei Kleinstkundgebungen wie dieser 50-Leute-Versammlung tat. Und sie wurden mehrfach von der Moderatorin aufgefordert, sich doch durch das Tragen von gelben Polizeiwarnwesten zumindest kenntlich zu machen, denn sie sind nicht Teilnehmerin einer politischen Versammlung und als solches haben sie auch kein Recht, unerkannt darin rumzustehen, wenn sie denn ihre Arbeit machen. Das haben sie zwar nicht getan, aber die 5 Anwesenden der PMS haben sich dann doch an den Rand der Demonstration zurück zu ihren Autos verzogen und von dort dem weiteren Geschehen beigewohnt. Die Organisatorinnen hatten das Free Mumia-Bündnis in Berlin gebeten, doch auch einen Beitrag über Mumia Abu-Jamal dort vor der US-Botschaft zu halten. Dem ist das Mumia-Bündnis gerne nachgekommen und das hört ihr jetzt. Es folgt ein Redebeitrag zu Mumia Abu-Jamal, der sich seit seinem 14. Lebensjahr gegen Rassismus und Polizeibrutalität engagiert hat und bei dem es Gott sei Dank noch nicht gelungen ist, ihn zu ermorden. Als Mumia 1981 verhaftet wurde, hatte er sich bereits seit seinem 14. Lebensjahr engagiert, war von RassistInnen und PolizistInnen geschlagen und getreten worden und seit 1967, seinem Eintritt in die Black Panther Party, vom FBI lückenlos überwacht worden. Als Journalist für die Black Panthers und auch danach in Philadelphias Radiostationen sowie dem US-weiten Sender NPR berichtete er kontinuierlich über rassistische Polizeigewalt und hinterfragte die offiziellen Rechtfertigungen tödlicher Polizeigewalt. Dies brachte ihm nicht nur Journalistenpreise und den Vorsitz der afroamerikanischen Journalistenvereinigung ein, sondern auch den Hass derer, die nun versuchen mussten, sich zu rechtfertigen. Er wurde nach den beinahe tödlichen Polizeischüssen in der Nacht des 9. Dezember 1981 von Polizeibeamten schwer geschlagen. Er kam nach einer lebensrettenden Notoperation in Untersuchungshaft. Viele kritisierten sein Verfahren als zutiefst unfair. Unter anderem Amnesty International in ihrem fast 40-seitigen Sonderbericht von 2000 namens Alive in the Balance. Beweise wurden gefälscht, zum Teil frei erfunden und Entlastendes unterschlagen. Die Jury wurde sowohl vom Staatsanwalt als auch vom Richter schwer manipuliert. Eine extrem rassistische und hasserfüllte Äußerung des Richters noch während der Beweisaufnahme führte nicht dazu, diesem Richter den Fall zu entziehen. Seit Juli 1982 befand sich Mumia, zum Tode verurteilt, im Todestrakt. Das ist gesteigertes Hochsicherheitsgefängnis. 23 Stunden am Tag Einzelhaft. 9 Quadratmeter Platz. Sogenannter Hofgang in einem 6 Quadratmeter Käfig. Immer isoliert. Also nochmal zum besseren Verständnis. Kein Körperkontakt. Auch nicht bei Besuchen. Bei denen saß Mumia an Händen und Füßen gefesselt hinter einer dicken Plexiglaswand. Eine Radiojournalistin besucht ihn 1992 im Knast und beginnt, seine Kommentare aufzunehmen. Mumia arbeitet an seinem ersten Buch. Seine Stimme verbreitet sich über die Welt. Nun wird er wegen unerlaubter Ausübung des Journalistenberufes angeklagt. Aber diesmal läuft es anders. Mumia bekommt vom Richter die Erlaubnis zu schreiben. Aber wurde er nicht eingesperrt, um zum Schweigen gebracht zu werden? Als Mumias Stimme wieder laut vernehmbar wird, soll sein Leben beendet werden. Deshalb wurde 1995, nach 13 Jahren Isolationshaft und auferlegtem Schweigen, der erste Hinrichtungsbefehl unterzeichnet. Die weltweiten Proteste dagegen sind 1995 erfolgreich. Der Hinrichtungsbefehl wird zurückgenommen. Mumia bleibt aber in Isolationshaft, aber er schreibt weiter. Der zweite Hinrichtungsbefehl wird 1999 unterzeichnet und ebenso erfolgreich abgewehrt. Mumia setzt sich im Todestrakt als Knastanwalt ein. Er berät, er schreibt Anträge. Denn vor einer Verurteilung hat ein Gefangener oder eine Gefangene ein Anrecht auf einen Pflichtverteidiger oder eine Pflichtverteidigerin, aber danach nicht. Alle Kämpfe gegen Fehlurteile, Misshandlungen im Knast und so weiter müssen die Gefangenen selbst machen, selbst bezahlen. Durch sein selbst erworbenes Wissen kann Mumia vielen weiterhelfen, zum Beispiel Harold Wilson, der 2005 freikam und 2012 mit uns zusammen hier an dieser Stelle für Mumias Freiheit und die Abschaffung der Todesstrafe demonstrierte. Ende 2011 bestätigt das höchste Gericht der USA, dass es Verfahrensfehler in Mumias Prozess gab. Die Todesstrafe wird endlich aufgehoben. Die Knastbehörde lässt ihn anschließend in den sogenannten Normalvollzug verlegen. Über 28 Jahre Todestrakt, über 28 Jahre Isolationshaft ohne Körperkontakt sind nun vorbei. Eine kurze Anmerkung, der UN-Sonderberichterstatter zur Folter hat festgestellt, dass 15 Tage oder länger als 15 Tage Isolationshaft Folter bedeutet. 28 Jahre, nur als Erinnerung. 2012 lernt Mumia im SCR Mahanoy-Gefängnis im Umschluss neue Menschen kennen und fängt an, mit dem ihm bisher unbekannten technischen Neuerungen erste Erfahrungen zu machen. Er sagt, der Unterschied zum Hochsicherheitstrakt sei so groß, dass wohl nur die Freiheit eine noch größere Veränderung darstellen werde. 2015 bricht Mumia bewusstlos zusammen. Sehr hohe Blutzuckerwerte und eine offen ausgebrochene Hepatitis C schaffen es fast, ihn auch ohne Hinrichtungsbefehl zu töten. Denn obwohl seine Hepatitis C bekannt war, den Behörden bereits bekannt war, sagten sie es ihm nicht. Wieder setzen sich Menschen für Mumia ein. Seine Mitgefangenen schleppen ihn in die Krankenstation und schlagen sofort laut Alarm. Der Ruf geht erneut um die Welt. Innerhalb und außerhalb des Knastes forderten Tausende ärztliche Untersuchungen und medizinische Behandlung für Mumia. Er kämpfte ums Überleben, aber nicht nur um sein eigenes, sondern auch um die von anderen Gefangenen ohne medizinische Versorgung. Durch die Unterstützung von so vielen gelingt es Anfang 2017, die lebensrettende Behandlung endlich durchzusetzen. Im Sommer 2017 hat er keine Hepatitis mehr. Auch andere Gefangene werden seitdem gegen diese lebensbedrohende Krankheit versorgt. Mumia schreibt weiter Bücher und Beiträge, zum Beispiel über die bis heute ungebremste Mordserie der Polizei gegen Arme und People of Color in den USA. Nach langem Kampf konnte Mumia bis Februar 2020 zwei dringend benötigte Augenoperationen im Knast erhalten. Es ist mehr als deutlich, dass öffentliche Solidarität für Mumia und andere Gefangene praktische Auswirkungen hat. Anfang 2019 gelang es ihm auch, eine Wiederholung seines Revisionsverfahrens zu erkämpfen. Die Polizeilobbyorganisation Fraternal Order of Police versucht derzeit alle Tricks, um die Eröffnung dieses Verfahrens zu behindern. Allerdings sind sie damit nicht so effektiv wie in den früheren Jahren. Der nächste Kampf um Mumias Freiheit hat begonnen. Es wird, wie immer, an uns allen liegen, dass er endlich freikommt. Free Mumia, free them all! Fascista! Vielen Dank für deinen Beitrag. Hier wurde nochmal klar, wie organisiert rechte Gewalt stattfindet und wie wichtig es ist, genau das aufzudecken. Denn wir können diese Taten nur stoppen, wenn wir wissen, von wem sie ausgehen. Nazis müssen geoutet werden. Heather, hi, ja, das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Heather, hi, ja, das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Jetzt würde ich für Heather Heyer noch mal gerne eine Schweigeminute einlegen. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Die Tageszeitung Junge Welt hat in dieser Woche der Kolumne von Mumia Abu-Jamal einen kurzen Begleittext vorangestellt, den ich jetzt vorlese. Im Juli 2008 verabschiedete das US-Repräsentantenhaus die sogenannte Resolution 194. Mit der es die afroamerikanische Bevölkerung für die von ihren Vorfahren erlittene Sklaverei um Entschuldigung bat. Der Gesetzesentwurf wurde von Stephen Cohen, Demokrat aus Tennessee, eingebracht. Das geschah etwa 11 Jahre, nachdem Ex-Präsident William Clinton während seiner Amtszeit von 1993 bis 2001 erklärt hatte, er ziehe einen solchen Schritt in Betracht. Obwohl die Resolution nicht bindend und eher symbolisch war, wurde sie von vielen als ein Fortschritt bei der Anerkennung des großen Unrechts durch die US-Regierung betrachtet. Erst ein knappes Jahr später, am 18. Juni 2009, verabschiedete auch der US-Senat eine ähnliche Resolution. Zuvor hatte Prison Radio in San Francisco den nachfolgenden Kommentar des politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal aufgezeichnet, den er kurz nach Verabschiedung von Resolution 194 verfasst hatte. Und nun folgt der Beitrag von Mumia Abu-Jamal. Ach, die Sache mit der Sklaverei tut uns ja so leid. Vor einigen Tagen hat das US-Repräsentantenhaus mehrheitlich eine Resolution verabschiedet, in der es um Entschuldigung für die Sklaverei bittet. Dass Resolution 194 erst heute kommt, etwa 143 Jahre nachdem die Sklaverei offiziell durch die US-Verfassung verboten wurde, gibt uns eine Vorstellung davon, wie tief die Sklaverei immer noch im amerikanischen Bewusstsein verankert ist und wie leer eine solche Entschuldigung angesichts all dessen ist, was sich in anderthalb Jahrhunderten seit dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 bis 65 ereignet hat. Ich sage bewusst, dass die Sklaverei verboten und nicht beendet wurde, weil Historiker und Wissenschaftler nachgewiesen haben, dass diese rassistische Praxis noch lange fortdauerte, nur eben illegal. Diese Entschuldigung ist so, als ob man jemanden ausraubt mit dem, was man ihm gestohlen hat, reich und fett wird und dann, wenn man dieser Person auf der Straße begegnet, die jetzt obdachlos und mittellos ist und Hunger leidet, ihr einen Nickel zuwirft. Mit Resolution 194 ist das natürlich anders, denn das US-Repräsentantenhaus macht nicht einmal eben diesen einen Nickel als Entschädigung locker. Wie uns der große schwarze Historiker J. A. Rogers lehrte, vor allem in seinem 1961 erschienenen Werk Africa's Gift to America, zu Deutsch Afrikas Geschenk an Amerika, beruht der immense Reichtum der Vereinigten Staaten von Amerika auf der Versklavung der aus Afrika verschleppten Menschen. Der junge, W.E.B. Du Bois, er lebte von 1868 bis 1963, brachte es schon im Jahr 1896 in seiner Doktorarbeit The Suppression of the African Slave Trade to the United States of America von 1638 bis 1870 auf den Punkt. Unter Berufung auf zeitgenössische Quellen schrieb er, Zitat, die Zahl der Personen, die im Sklavenhandel tätig sind und die Höhe des Kapitals, das in den Sklavenhandel investiert wurde, übersteigen unsere Rechenkünste. Die Stadt New York war bis zuletzt, also im Jahr 1862, der wichtigste Hafen der Welt für diesen schändlichen Handel. Zitat Ende. Jahrhundertelange Sklaverei, die absichtliche Zerstörung von Familien, Stämmen und Nationen, Menschen von ihren Religionen, ihren Clans, ihren Ehepartnern, Kindern, Ländern und allem, was sie kannten und liebten, wegzureißen, um eine Nation von Fremden aufzubauen und zu bereichern. Von Fremden, die diese Sklaverei nach ihrer angeblichen Abschaffung 100 Jahre lang weiter praktizierten und die Enkel der versklavten Menschen dem bitteren Ende einer Erziehung zur Ungleichheit, schlechten Wohnverhältnissen, einer zweitklassigen Gesundheitsversorgung, Unterbeschäftigung, den Grausamkeiten der Masseninhaftierung und einem von Zynismus geprägten juristischen und politischen System auszusetzen, das sich endlos auf weiße Vorherrschaft beruft. Reicht da eine politische Entschuldigung, um das alles abzudecken? Soweit dieser Beitrag von Mumia Abu-Jamal, erschienen am 17. August 2020 in der Tageszeitung Junge Welt in einer deutschen Übersetzung von Jürgen Heiser. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Ich sagte es eingangs zur Sendung schon, viele Menschen vertrauen inzwischen eher auf Konzernmedien als unsere eigenen und posten Veranstaltungstermine und Demonstrationen auf allen möglichen Social Media, aber eigentlich nicht da, wo sie hingehören, meiner Meinung nach oder auch der Meinung vieler anderer, wäre das der stressfaktor.squad.net. Eine Demo, die da bestimmt demnächst zu lesen sein wird, das ist die am 29. August und zwar in Gedenken an Ferhat Mayouf. Er wurde im Knast von Moabit von Schließerin ermordet, wie die Aufruferin zu der Demo feststellen. Und zwar ist er Ende Juli dort in seiner Zelle verbrannt. Und obwohl Schließerin und Schließer als auch viele Gefangene davon Kenntnis nahmen, haben die Schließerin nicht aus der Zelle gelassen. Und er ist an den Rauchentwicklungen erstickt. Das ist brutal. Und es gibt einen rassistischen Kontext. Und es gibt auch viele Berichte von Gefangenen, die das gesehen haben. Und eben diese Demonstration am Samstag, den 29. August, beginnt es um 19 Uhr am U-Bahnhof Turmstraße und dann geht es zur JVA Moabit, wo Angehörige und Freundinnen und Freunde des getöteten Gefangenen einiges zu erzählen haben. Genaueres findet ihr auf einem Blog namens criminalsforfreedom.noblogs.org, im Netz auch zu finden unter C4F, also C4F, criminalsforfreedom.noblogs.org, da die genauen Hintergründe zu dieser grauenvollen Geschichte und natürlich auch der Demo in Gedenken an den Getöteten und gegen Morde im Knast. So, unsere Sendung ist so gut wie zu Ende. Wir haben einen Podcast, schaut mal rein, radioaktivberlin.nostate.net, und da könnt ihr diese und andere Sendungen finden, nochmal nachhören und natürlich auch gerne an Freundinnen und Freunde, Bekannte in euren sozialen Medien und wo auch immer gerne weiterverbreiten. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, seit 1981 politischer Gefangener in den USA. Und ich verabschiede mich bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.